Abschnitt 16 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel, in welchem ein getreues Konterfei von zwei ausgezeichneten Personen vorkommt. Genaue Beschreibung eines öffentlichen Frühstücks in ihrem Hause und auf ihrem Grund und Boden, das zur Erneuerung einer alten Bekanntschaft und zur Eröffnung eines neuen Kapitels führt. Herrn Pickwicks Gewissen machte seinem Eigentümer bisweilen Vorwürfe, dass er seit neuerer Zeit seine Freunde im Pfauen vernachlässigte. Und am dritten Morgen nach dem Abschlusse der Wahl war er eben im Begriff, sie aufzusuchen, als ihm sein getreuer Diener eine Karte überbrachte, worauf zu lesen stand: Mrs. Leo Hunter, denn die Höhle Eatonsville. »Es wartet jemand«, sagte Sam lakonisch. »Will mich jemand sprechen, Sam?«, fragte Herr Pickwick. »Er will durchaus Sie und begnügt sich mit keinem anderen, wie des Teufels Privatsekretär sagte, als er den Dr. Faust holte«, war Herrn Wellers Antwort. »Er? Ist ein Herr?«, fragte Herr Pickwick. »Er sieht wenigstens so aus, wenn er es auch nicht ist«, versetzte Herr Weller. »Aber die Karte ist ja von einer Dame«, sagte Herr Pickwick. »Und doch mir von einem Herrn gegeben«, bemerkte Sam. »Er erwartet sie im Besuchszimmer und sagt, er wolle lieber den ganzen Tag warten, als sie nicht sehen.« Als Herr Pickwick diesen Entschluss vernahm, begab er sich ins Besuchszimmer, wo ein würdevoll aussehender Mann saß, der bei seinem Eintritt aufstand und mit einer Miene tiefen Respekts sagte: »Herr Pickwick, vermutlich derselbe. Gestatten Sie mir die Ehre, mein Herr, Ihre Hand zu ergreifen. Erlauben Sie mir, mein Herr, Sie zu schütteln«, sagte der würdevoll aussehende Mann. »Ohne Anstand«, erwiderte Herr Pickwick. Der Fremde schüttelte die dargebotene Hand und fuhr dann fort: »Wir haben von Ihrem Rufe gehört, mein Herr. Das Gerücht von Ihren antiquarischen Untersuchungen ist bis zu den Ohren der Madame Leo Hunter gedrungen, das heißt meiner Frau, Sir. Ich bin Leo Hunter.« Der Fremde schwieg, als erwarte er, Herr Pickwick werde über diese Entdeckung außer sich kommen. Als er aber sah, dass dieser vollkommen ruhig blieb, fuhr er fort: »Meine Frau, Sir, Madame Leo Hunter, setzt einen Stolz darin, alle diejenigen, welche durch ihre Werke und Talente berühmt geworden sind, unter die Zahl ihrer Bekannten zu rechnen. Erlauben Sie mir, mein Herr, den Namen Herrn Pickwicks und der übrigen Mitglieder des Clubs, der Ihnen seinen Namen verdankt, oben auf die Liste zu setzen.« »Ich werde mich außerordentlich glücklich schätzen, die Bekanntschaft einer solchen Dame zu machen, Sir«, versetzte Herr Pickwick. »Sie sollen sie machen, Sir«, sagte der würdevoll aussehende Mann. »Morgen früh geben wir einer großen Anzahl von Personen, welche sich durch ihre Werke und Talente berühmt gemacht haben, ein öffentliches Frühstück, eine Fête champêtre. Madame Leo Hunter lässt Sie bitten, Sir, Sie morgen mit einem Besuche in Dan zu beehren.« »Mit großem Vergnügen«, versetzte Herr Pickwick. »Madame Leo Hunter gibt oft solche Frühstücke, mein Herr«, fuhr Pickwicks neuer Bekannter fort, »Feste der Vernunft und Gastmahle der Seele. Wie sich jemand in einem Sonett auf Madame Leo Hunters Frühstücke mit ebenso viel Gefühl als Originalität ausdrückte.« »War er auch durch seine Werke und Talente berühmt?«, fragte Herr Pickwick. »Ja, er war es, mein Herr«, versetzte der würdevoll aussehende Mann. »Sämtliche Bekannte der Madame Leo Hunter sind es. Sie hält viel darauf, keine anderen Bekanntschaften zu haben.« »Ein sehr edler Ehrgeiz«, bemerkte Herr Pickwick. »Wenn ich es der Madame Leo Hunter mitteile, dass diese Bemerkung von ihren Lippen kam, so wird sie gewiss stolz darauf sein«, sagte der würdevoll aussehende Mann. »Sie haben einen Herrn in ihrem Gefolge, der schon einige hübsche Gedichtchen gemacht hat, glaube ich, mein Herr. Mein Freund Snodgrass hat viel Sinn für die Dichtkunst, antwortete Herr Pickwick. Auch Madame Liu Hunter, mein Herr. Dichtkunst ist ihr das Höchste, Sir. Sie betet sie an. Ich darf sagen, ihre ganze Seele ist durchflochten davon. Auch hat sie selbst einige herrliche Stücke gemacht, Sir. Vielleicht haben Sie schon von ihrer Ode an einen sterbenden Frosch gehört? Nicht, dass ich wüsste, erwiderte Herr Pickwick. »Sie setzen mich in Erstaunen, Sir«, sagte Herr Leo Hunter. »Sie machte ungeheures Aufsehen. Sie war mit einem L und 8 Sternchen unterzeichnet und erschien ursprünglich in einem Damenmagazin. Der Anfang lautet: »Kann ich ohne inneres Leiden sehn dich unter Grausamkeiten?« Elend, jämmerlich verscheiden? Nein, ich wein, sterbend Fröschlein. Hübsch, bemerkte Herr Pickwick. Schön, sagte Herr Leo Hunter, so einfach. Höchst, bemerkte Herr Pickwick. Der nächste Vers ist noch rührender. Wollen Sie ihn hören? Wenn es Ihnen gefällig ist, versetzte Herr Pickwick. Er lautet also, sagte der Würdevoller, immer würdevoller: Sprich, ob ruchlos wilde Knaben schreiend dich aus deinem Graben mit dem Hund vertrieben haben. Pein, oh Pein, sterbend Fröschlein. Schön gegeben, bemerkte Herr Pickwick. Jedes Wort, mein Herr, jedes Wort, sagte Herr Leo Hunter, aber Sie sollten die Verse aus dem Munde der Madame Leo Hunter selbst hören. »Sie kann Ihnen erst den rechten Ausdruck geben, mein Herr. Sie wird sie morgen früh im Charakter deklamieren.« »Im Charakter? Als Minerva? Ach, ich vergaß es, man erscheint in Charaktermasken.« »O Himmel«, sagte Herr Pickwick mit einem Blick auf sein Äußeres, »ich kann unmöglich.« »Unmöglich? Nicht doch, mein Herr, es lässt sich ganz leicht machen«, rief Herr Leo Hunter. Der Jude Salomo Lukas in der Hohen Straße hat Tausende von Maskenanzügen. Bedenken Sie, wie viele geeignete Charaktere Ihnen zur Auswahl gegeben sind. Plato, Zeno, Epikur, Pythagoras, lauter Stifter von Clubs. »Ich weiß das«, sagte Herr Pickwick, »aber da ich mich diesen großen Männern nicht an die Seite stellen kann, so darf ich mir auch nicht herausnehmen, in ihrer Tracht zu erscheinen.« Der Würdevolle überlegte lange und tief und sagte endlich: »Wenn ich recht darüber nachdenke, mein Herr, so weiß ich nicht, ob es nicht Madame Leo Hunter vielleicht größeres Vergnügen gewähren würde, wenn ihre Gäste einen Mann von ihrer Berühmtheit lieber in seinem eigenen Kostüme als in einem angenommenen zu sehen bekämen. Ich erlaube mir, in Ihrem Falle eine Ausnahme zu gestatten, Sir. Ja, und was Madame Leo Hunter betrifft, so bin ich überzeugt, dass sie mir diesen Schritt nicht verübeln wird.« »Wenn das ist«, erwiderte Herr Pickwick, »so werde ich mit Vergnügen erscheinen.« »Doch ich bestehle Sie um Ihre Zeit, mein Herr«, sagte der Würdevolle, als fiele ihm dies plötzlich ein. »Ich kenne den Wert derselben, Sir. Ich will Sie nicht abhalten. Ich werde also der Madame Leo Hunter sagen, dass sie Sie und Ihre vortrefflichen Freunde zuversichtlich erwarten dürfe. Guten Morgen, Sir. Ich bin stolz darauf, einen so ausgezeichneten Mann kennengelernt zu haben. Keinen Schritt, mein Herr, kein Wort.« Und ohne Herrn Pickwicks Zeit zu Vorstellungen und Einwendungen zu lassen, schritt Herr Leo Hunter würdevoll zur Tür hinaus. Herr Pickwick setzte seinen Hut auf und begab sich in den Pfauen. Aber Herr Winkle hatte bereits die Kunde von dem morgenden Maskenballe dorthin gebracht. »Madame Pett kommt auch«, waren die ersten Worte, mit welchen er seinen Lehrer begrüßte. »Wirklich?«, versetzte Herr Pickwick. »Als Apollo«, bemerkte Herr Winkle, »nur hat Pott etwas gegen die Tonika einzuwenden.« er hat ganz recht«, sagte Herr Pickwick mit Nachdruck. »Ja, deshalb wird sie in einem weißen Atlaskleid mit goldenem Flitterwerk erscheinen.« »Wird man aber dann auch wissen, was sie vorstellt? Wird man das?«, fragte Herr Snodgrass. »Natürlich«, versetzte Herr Winkle unwillig, »man sieht ja Ihre Leier, nicht wahr?« »Wahrhaftig, daran dachte ich nicht«, sagte Herr Snodgrass. »Ich werde als Bandit auftreten«, fiel Herr Tupman dazwischen. »Was?« rief Herr Pickwick plötzlich zurückbebend. »Als Bandit«, wiederholte Herr Tupman mit sanfter Stimme. »Sie wollen damit doch nicht sagen«, versetzte Herr Pickwick mit einem strengen Blick auf seinen Freund, »Sie wollen damit doch nicht sagen, Herr Tupman, dass Sie im Sinne haben, in einer grünen Samtjacke mit einem 2-Zoll-Schwanze aufzutreten?« »Ich habe es im Sinn, Sir«, erwiderte Herr Tupman warm, »und warum sollte ich nicht, Sir?« »Aus dem einfachen Grunde, Sir«, antwortete Herr Pickwick ordentlich gereizt, »weil Sie zu alt dazu sind.« »Zu alt?« rief Tupman. »Und wenn es noch eines weiteren Grundes bedarf, der es verbietet«, fuhr Herr Pickwick fort, »Sie sind zu fett, Sir.« »Mein Herr«, sagte Herr Tupman mit glühend rotem Gesicht, »das ist eine Beleidigung.« »Mein Herr«, versetzte Herr Pickwick in demselben Tone, »ich beleidige Sie dadurch nicht halb so sehr, als Sie mich beleidigen würden, wenn Sie in meiner Gegenwart mit einer grünen Jacke in einem 2-Zoll-Schwanze erschienen.« »Sie sind ein gemeiner Kerl, Sir«, sagte Herr Tupman. »Das ist ein Titel, der Ihnen gebührt«, entgegnete Herr Pickwick. Herr Tupman trat einen oder zwei Schritte vorwärts und sah Herrn Pickwick mit einem wilden Blicke an. Herr Pickwick erwiderte denselben und konzentrierte ihn sogar noch mittels seiner beiden Brillengläser in einen Brennpunkt. Seine Züge sprachen eine kühne Herausforderung aus. Herr Snodgrass und Herr Winkle sahen versteinert einem solchen Auftritte zwischen zwei solchen Männern zu. »Mein Herr«, sagte Tupman nach einer kurzen Pause in einem dumpfen, tiefen Tone, »Sie haben mich alt genannt.« »Das habe ich«, erwiderte Herr Pickwick. »Und fett«, ich wiederhole dies, »und einen gemeinen Kerl«, »der sind Sie.« Es trat eine fürchterliche Pause ein. »Meine Anhänglichkeit an Ihre Person, mein Herr«, sagte Herr Tupman mit einer Stimme, die von innerer Bewegung zitterte, während er zugleich seine Manschetten zurückschlug, »ist groß, sehr groß, aber an dieser Person muss ich augenblicklich Rache nehmen.« »Nur zu, mein Herr«, erwiderte Herr Pickwick. Durch den aufregenden Ton des Gesprächs gereizt, nahm der heroische Mann jetzt eine paralytische Stellung an, welche seine beiden Gefährten nur als eine Defensive erkannten. »Was«, rief Snodgrass plötzlich der Sprache, deren ihn sein grenzenloses Erstaunen bis jetzt beraubt hatte, wieder mächtig werdend, und auf die Gefahr hin, von beiden Partien Ohrfeigen davon zu tragen, zwischen die Streitenden tretend. »Was, Herr Pickwick, auf welchen die Augen der Welt gerichtet sind? Herr Tupman, auf den wie auf uns alle der Glanz seines unsterblichen Namens seinen Widerschein machte? Schämen Sie sich, meine Herren, schämen Sie sich!« Die ungewohnten Furchen, welche die augenblickliche Leidenschaft auf Herrn Pickwicks klare und offene Stirn gezogen hatte, verschwanden allmählich während dieser Anrede seines jungen Freundes wie Bleistiftlinien unter dem tilgenden Einflusse des Federharzes. Noch ehe Herr Snodgrass geendet hatte, hatte sein Gesicht wieder den gewohnten Ausdruck des Wohlwollens angenommen. »Ich bin zu hitzig gewesen«, sagte Herr Pickwick. »Allzu hitzig, Herr Tupman, Ihre Hand.« Die Wolke verschwand von Herrn Tupmans Antlitz, als er mit Wärme die Hand seines Freundes ergriff. »Auch ich war zu hitzig«, sagte er. »Nein, nein«, unterbrach ihn Herr Pickwick, »der Fehler lag an mir. Sie wollen die grüne Jacke tragen?« »Nein, nein«, versetzte Herr Tupman, »wenn Sie mich verbinden wollen, so...« »Tun Sie es«, sagte Herr Pickwick. »Wohlan, so will ich«, antwortete Herr Tupman. Es ward also beschlossen, dass Herr Tubman, Herr Winkle und Herr Snodgrass sämtlich in Charaktermasken erscheinen sollten. Auch Herr Pickwick ließ sich durch die Wärme seines Gefühls zur Einwilligung in eine Sache hinreißen, von der ihn sein besseres Urteil zurückgehalten haben würde. Einen schlagenderen Beweis seines liebenswürdigen Charakters hätten wir wohl schwerlich geben können, und wenn auch alle Ereignisse, welche in diesen Blättern erzählt werden, rein erdichtet wären. Herr Leo Hunter hatte nicht so viel von dem Vorrat des Herrn Salomo Lucas gesagt. Seine Garderobe war reichhaltig, sehr reichhaltig, freilich weder ganz klassisch noch ganz neu. Auch war kein einziger von den Anzügen seines Magazins genau der Mode eines gewissen Zeitalters entsprechend. Aber alles war mehr oder weniger reich an Flittern. Und was kann hübscher sein als Flitter? Man könnte mir entgegenhalten, sie scheuen das Tageslicht. Aber jedermann weiß, dass sie umso mehr beim Lampenscheine schimmern und wenn die Leute bei Tag Maskenbälle geben und die Anzüge sich nicht so gut ausnehmen, als es bei Nacht der Fall wäre, so ist nichts klarer, als dass die Schuld lediglich an den Leuten liegt und die Flitter nicht die mindeste Verantwortung haben. Also urteilte Herr Salomo Lucas und veranlasste durch seine überzeugenden Gründe die Herren Tubman, Winkle und Snodgrass, sich Anzüge auszuwählen, wie sie ihn, sein Geschmack und seine Erfahrung als für diese Gelegenheit besonders passend empfehlen ließ. Aus dem Stadtwappen wurde zur Bequemlichkeit der Pickwickier ein Wagen gemietet und für Herrn und Madame aus demselben Magazin eine Halbkutsche requiriert. Aus zartem Dankgefühl für die erhaltene Einladung hatte Herr Pott in der Eatanswill Gazette von der bevorstehenden Festlichkeit bereits in bestimmtestem Tone versichert, man finde eine Fülle der abwechselndsten und bezauberndsten Genüsse, einen blendenden Glanz der Schönheit und des Talents, eine großartige und verschwenderische Gastfreundschaft, vor allem aber eine Pracht, durch den auserlesensten Geschmack gemildert und einen Reichtum durch vollkommenes Ebenmaß und den feinsten Ton verherrlicht, wogegen die fabelhafte Pracht morgenländischer Feenreiche in ebenso viele dunkle und trübe Farben gekleidet erscheine, als der Geist der milzsüchtigen und unmännlichen Geschöpfe erscheinen müsse, welche sich die Frechheit herausnehmen, die Vorbereitung der tugendhaften und vortrefflichen Dame, auf deren Altar dieser demütige Zoll der Bewunderung geopfert werde, mit dem Gifte des Neides zu besudeln. Das Letztere war eine beißende Ironie gegen den Independenten, welche aus Ärger darüber, dass sie nicht geladen wurden, das ganze Fest vier Nummern hindurch herabzusetzen suchten, wobei sie den gröbsten Druck anwandten und die Epitheta in Initialbuchstaben prangen ließen. Der Morgen kam. Es war ein entzückender Anblick, Herrn Tubman in vollem Banditenkostüme zu sehen, mit eng anschließender Jacke, die wie ein Nadelkissen auf seinem Rücken und seinen Schultern saß, den oberen Teil seiner Beine in Samthosen eingehüllt und den unteren mit den verschlungenen Binden umflochten, worauf alle Banditen besonders viel halten. Es war ergötzlich, sein offenes und geistreiches Gesicht mit stattlichem Schnurr und Backenbart, dem Kunsterzeugnisse der Korkmalerei, aus einem offenen Hemdkragen hervorschauen zu sehen und seine zuckerhutförmige, mit Bändern und Farben aller Art geschmückte Kopfbedeckung zu betrachten, die er auf den Knien halten musste, weil kein Wagen hoch genug gewesen wäre, um ihm Raum zwischen dem Kopfe und dem Kutschendache zu gestatten. Ebenso heiter und angenehm war der Anblick des Herrn Snodgrass in blauem Atlaswams und Mantelkragen, weißen seidenen Strümpfen, Schuhen und griechischem Helm, einem Kostüme, von dem jeder männiglich weiß, und wenn auch nicht, doch wenigstens Salomon Lukas wusste, dass es die regelmäßige, authentische, alltägliche Tracht der Troubadoure von der frühesten Zeit an bis zu ihrem endlichen Verschwinden von der Oberfläche der Erde war. Alles dies war entzückend, aber es war nichts gegen das Jubelgeschrei der Menge, als der Wagen abfuhr. Ihm folgte Herrn Potts Halbkutsche, die an Herrn Potts Haustüre den großen Pott als russischen Justizbeamten mit einer furchtbaren Knute in der Hand aufnahm. Ein geschmackvoll gewähltes Sinnbild der großen und gewaltigen Macht der Eatonsville Gazette und der furchtbaren Art und Weise, womit er öffentliche Beleidigungen geißelte. »Bravo«, riefen die Herren Tubman und Snodgrass aus dem Wagen, als sie die wandelnde Allegorie erblickten. »Bravo«, ertönte die Stimme des Herrn Pickwick aus dem Wagen. »Hurra, hoch, Pott«, schrie die Menge. Mitten unter diesen Begrüßungen stieg Herr Pott mit jenem sanften, würdevollen Lächeln in die Halbkutsche, welches zur Genüge dartat, dass er seine Macht fühle und sie anzuwenden wisse. Hierauf trat Madame Pott aus dem Hause, welche dem Apollo außerordentlich gleichgesehen hätte, wenn sie nicht mit einem Weiberrock angetan gewesen wäre. Sie hing am Arme Herrn Winkles, der in seiner hellroten Jacke unmöglich für etwas anderes als für einen Weidmann genommen werden konnte, wenn ihm dieser Anzug nicht eine ebenso große Ähnlichkeit mit einem Postknecht gegeben hätte. Zuletzt unter allen erschien Herr Pickwick, dem die Jungen so laut als irgendjemand applaudierten, wahrscheinlich weil seine Strümpfe und Gamaschen den Eindruck von Reliquien auf sie machten. Herr Weller, der beim Servieren behülflich sein musste, saß auf dem Bock desjenigen Gefährtes, in dessen Inneren sein Gebieter saß, und beide Lokomotiven bewegten sich Herrn Leo Hunters Park zu. Männer, Weiber, Knaben und Mädchen, welche sich versammelt hatten, die Gäste in ihren Maskenanzügen zu sehen, jauchzten vor Freude und Entzücken, als Herr Pickwick den Banditen an dem einen und den Troubadour an dem anderen Arme feierlich dem Eingange zuschritt. Noch nie hatte man ein solches Geschrei vernommen, als dasjenige war, welches Herr Tubmans Anstrengungen unter dem Parktore seinen Zuckerhut auf den Kopf zu befestigen begleitete. Alle Anordnungen waren aufs Entzückendste getroffen. Die prophetischen Worte Potts über die Pracht der Feenreiche waren buchstäblich erfüllt und die boshaften Verleumdungen der kriechenden Independenten fanden eine hinreichende der Widerlegung durch die Wirklichkeit. Der Park hielt über 5:15 morgen und war voll Menschen. Nie strahlte Schönheit, feiner Ton und Literatur in einem solchen Glanze. Da war die junge Dame, welche die Poesie in der Eatonsville Gazette vertrat, in der Tracht einer Sultanin auf den Arm eines jungen Herrn gestützt, welcher dem Department der Kritik vorstand und, die Stiefeln ausgenommen, sehr passend in dieser Uniform eines Feldmarschalls gekleidet war. Eine zahllose Menge Genies war anwesend und jeder vernünftige Mensch würde es sich zur Ehre gerechnet haben, sie dort zu treffen. Aber was mehr als alles ist, es waren ein halb Dutzend Löwen von London zugegen, Autoren, wirkliche Autoren, welche ganze Bücher geschrieben und sie nachher dem Druck übergeben hatten. Und hier seht ihr sie herumgehen, gleich gewöhnlichen Menschen, lächelnd und unaufhörlich schwatzend. Dazu noch eine ordentliche Portion Unsinn, ohne Zweifel in der wohlwollenden Absicht, sich den gemeinen Leuten um sie her verständlich zu machen. Überdies traf man dort eine Musikbande mit Papierkappen, vier sogenannte Alpensänger in der Tracht ihres Landes und ein Dutzend gemietete Aufwärter, gleichfalls in dem Kostüme ihrer Gegend, das freilich etwas schmutzig war. Und vor allem war dort Madame Liu Hunter als Minerva, die Gesellschaft empfangend und bei dem Gedanken, so ausgezeichnete Leute um sich versammelt zu sehen, von Stolz und Freundlichkeit überfließend. »Herr Pickwick, Madame«, sagte ein Diener, als sich der Genannte mit dem Hute in der Hand und dem Banditen und dem Troubadour an den Armen der Göttin des Tages näherte. »Was, was?« rief Madame Liu Hunter mit erkünstelter Ekstase. »Hier«, sagte Herr Pickwick, »ist's möglich, dass ich wirklich das Glück habe, Herrn Pickwick in eigener Person vor mir zu sehen?« rief Madame Liu Hunter aus. »Keinen anderen, Madame«, versetzte Herr Pickwick mit einer sehr tiefen Verbeugung. »Erlauben Sie mir, meine Freunde, Herrn Tubman, Herrn Winkle, Herrn Snodgrass, der Verfasserin des sterbenden Fröschleins vorzustellen?« »Sehr wenige Leute, wohl nur diejenigen, die den Versuch selbst gemacht haben, wissen, wie schwer es hält, in eng anliegenden Beinkleidern von grünem Samt einer spannenden Jacke und einem hohen Turm auf dem Kopfe oder in blauen Atlashosen, weißen Seidenstrümpfen oder Kniehosen und Stulpenstiefeln, welche für jemand anders gemacht und dem, der sie trägt, ohne die entfernteste Rücksicht auf die Dimensionen seines Körpers auf den Leib geschafft wurden, wenige, sage ich, wissen es, wie schwer es hält, unter solchen Verhältnissen Verbeugungen zu machen. Noch nie sah man solche Verdrehungen, als Herrn Tubmans Knochengestell machte, um Geschmeidigkeit und Grazie an den Tag zu legen. Noch nie sah man so sinnreiche Stellungen, als seine Freunde in ihren Maskenanzügen annahmen. »Herr Pickwick«, sagte Madame Liu Hunter, »ich nehme Ihnen das Versprechen ab, den ganzen Tag nicht von meiner Seite zu gehen. Es sind hunderte von Personen hier, denen ich Sie durchaus vorstellen muss.« »Sie sind sehr gütig, Madame«, erwiderte Herr Pickwick. »Vorerst sehen Sie hier meine kleinen Mädchen. Ich hätte sie beinahe vergessen«, sagte die Minerva, vergnügt auf ein paar völlig erwachsene junge Damen deutend, von denen die eine ungefähr 20, die andere ein oder zwei Jahre älter sein mochte und die beide sehr jugendlich gekleidet waren. Ob sie sich dadurch ein junges Aussehen geben oder ihre Mama jünger machen wollten, darüber spricht sich Herr Pickwick nicht bestimmt aus. »Sie sind sehr schön«, bemerkte Herr Pickwick, als sich die Mädchen nach der Vorstellung wieder entfernten. »Sie sehen ihrer Mutter auf und nieder gleich, mein Herr«, sagte Herr Pott in majestätischem Ton. »Oh, Sie Schelm«, rief Madame Liu Hunter, den Herausgeber scherzend, mit ihrem Fächer auf die Schulter klopfend. »Minerva mit einem Fächer?« »Nun, nun, meine teuerste Madame Hunter«, verteidigte sich Herr Pott, welcher zudem gewöhnlich den Trompeter machte, »Sie wissen, dass vergangenes Jahr, als Ihr Porträt in der Königlichen Akademie ausgestellt war, beim Anblicke desselben alle Welt fragte, ob es Sie oder Ihre jüngste Tochter vorstellen sollte. Denn Sie sahen einander so ähnlich, dass von einer Unterscheidung gar keine Rede sein konnte.« »Gut, und wenn es auch der Fall war, was brauchen Sie es hier vor Fremden zu erzählen?« sagte Madame Liu Hunter den schlummernden Löwen der Edenswil-Gazette mit einem zweiten Schlage berührend. »Graf, Graf«, rief jetzt Madame Liu Hunter einem stark bebarteten Individuum in fremder Uniform zu, das eben vorüberging. »Ah, Sie wünschen mich zu sprechen«, sagte der Graf sich umwendend. Ich wünsche zwei sehr geistvolle Männer einander vorzustellen, erwiderte Madame Liu Hunter. Herr Pickwick, ich mache mir großes Vergnügen daraus, Sie dem Grafen Smalltalk vorzustellen. Dann flüsterte sie Herrn Pickwick schnell die Worte zu. Der berühmte Fremde sammelt Materialien für sein großes Werk über England. Graf Smalltalk, Herr Pickwick. Herr Pickwick begrüßte den Grafen mit der einem so großen Manne gebührenden Achtung und der Graf zog seine Brieftasche hervor. »Wie sagten Sie, Madame Hunt?« fragte der Graf die Grazie mit graziösestem Lächeln. »Pickwick oder Beckwick, wie man die Rechtsgelehrten nennt. Richter, ah, ich sehe, das ist Beckwick. Pick heißt Schwein, Wick heißt Perücke. Beckwick, große Perücke«, Anmerkung des Übersetzers. Und der Graf war eben im Begriff, Herrn Pickwick als Advokaten in seine Brieftasche einzutragen, der seinen Namen dem Beruf verdankte, den er bezeichnete, als ihn Madame Liu Hunter in seinem Geschäfte unterbrach. »Nein, nein, Graf«, bemerkte die Dame, »Pickwick.« »Ah, ich verstehe«, versetzte der Graf. »Pick, Taufname, Wick, Familienname, schön, sehr schön.« »Pick, Wick, wie befinden Sie sich, Wick?« »Sehr gut, ich danke Ihnen«, antwortete Herr Pickwick mit der ganzen Leutseligkeit, die man an ihm gewöhnt war. »Sind Sie schon lange in England?« »Lange, sehr lange Zeit, 14 Tage mehr noch.« »Werden Sie lange bleiben?« »Ein Woch noch.« »Da werden Sie genug zu tun haben«, sagte Herr Pickwick lächelnd, »in dieser Zeit alle nötigen Materialien zu sammeln.« »Sind schon gesammelt«, erwiderte der Graf. »Wirklich?«, fragte Herr Pickwick. »Sie sind hier«, fügte der Graf hinzu, mit der Hand an die Stirne greifend. »Roses Buch zu Hause, voll Notizen, Musik, Malerei, Wissenschaft, Poesie, Politik, alles.« »Das Wort Politik, mein Herr«, bemerkte Herr Pickwick, »ist ein schwieriges Studium von unberechenbarem Umfang.« »Ah«, sagte der Graf, die Brieftasche wieder hervorziehend, »sehr gut, schöne Worte, ein Kapitel damit zu beginnen. 47. Kapitel, Politik. Das Wort Politik begreife ich sich.« Und Herrn Pickwicks Bemerkung wanderte in Graf Smalltalks Brieftasche mit Variationen und Zusätzen, wie sie dem Grafen seine üppige Fantasie eingab oder seine unvollkommene Kenntnis der Sprache veranlasste. »Graf«, sagte Madame Liu Hunter. »Madame Hunt«, antwortete der Graf, »dies ist Herr Snodgrass, Herrn Pickwicks Freund und ein Dichter.« »Halt«, rief der Graf, seine Brieftasche abermals hervorziehend, »Gegenstand, Dichtkunst. Kapitel, literarische Freunde. Name Snowgrass. Sehr schön. Snowgrass vorgestellt, großer Dichter. Freund Peak Weeks von Madame Hunt, Verfasserin eines anderen sehr schönen Gedichts. Wie heißt doch? Fröschlein, sterbend Fröschlein. Sehr schön, wirklich sehr schön.« Und der Graf steckte seine Brieftasche ein und entfernte sich unter verschiedenen Bücklingen und Empfehlungen, höchlich vergnügt, seine Sammlung mit den wichtigsten Entdeckungen bereichert zu haben. »Ein bewundernswürdiger Mann, der Graf Smalltalk«, bemerkte Madame Liu Hunter. »Ein tiefer Philosoph«, sagte Pott. »Ein heller Kopf, ein starker Geist«, fügte Herr Snodgrass hinzu. Die Umstehenden stimmten in die Lobeserhebung des Grafen Smalltalk ein, schüttelten weise die Köpfe und riefen einmütig, »Oh, gewiss!« Da die Begeisterung für Graf Smalltalk immer höher stieg, so würde vielleicht sein Lob bis ans Ende der Festlichkeit gesungen worden sein, hätten sich nicht die vier sogenannten Alpensänger, um malerisch auszusehen, vor dem kleinen Apfelbaum aufgestellt und ihre Nationallieder abzusingen begonnen. eine Operation, welche durchaus mit keinen Schwierigkeiten verbunden war, insofern das ganze große Geheimnis darin zu bestehen schien, dass drei von den sogenannten Sängern grunzten, während der vierte heulte. Nachdem diese interessante Vorstellung mit dem lautesten Beifall der ganzen Gesellschaft beschlossen worden war, trat sofort ein Junge auf, der durch die Beine eines Stuhls schlüpfte, über ihn wegvoltigierte, unter ihm durchkroch, mit ihm niederfiel und überhaupt alles mit ihm anfing, nur das nicht, wozu ein Stuhl bestimmt ist. Nach diesen Kunstproduktionen eine Krawatte aus seinen Beinen machte, sie um seinen Hals herumschlang und dann den praktischen Beweis ablegte, wie leicht es einem menschlichen Wesen sei, sich einer vergrößerten Kröte gleichzumachen. Lauter Großtaten, welche die versammelten Zuschauer höchlich ergötzten und befriedigten. Hierauf ließ sich die Stimme der Madame Potsch mit einem schwachen Gepiepe vernehmen, welche der gebildete Ton zum Gesang stempelte, das übrigens durchaus klassisch war und ihrer Charaktermaske vollkommen entsprach, weil Apollo selbst ein Komponist war und Komponisten gewöhnlich weder ihre eigenen noch fremde Musikstücke singen können. Nach diesem deklamierte Madame Liu Hunter ihre weltberühmte Ode an ein sterbendes Fröschlein, worauf sie dieselbe zum zweiten Male vortrug und vielleicht noch zweimal vorgetragen haben würde, wenn nicht der größte Teil der Gäste, welcher daran dachte, dass es hohe Zeit sei, den Magen zu befriedigen, die Erklärung von sich gegeben hätte, es würde höchst unartig sein, die Güte der Madame Liu Hunter zu missbrauchen. Deswegen wollten die besorgten und bescheidenen Freunde der Madame Liu Hunter trotz ihrer vollkommenen Bereitwilligkeit, die Ode noch einmal vorzutragen, von keinem Da Capo mehr hören. Und als der Speisesaal geöffnet wurde, drängten sich alle und jede, die jemals dagewesen waren, mit aller ihnen zu Gebot stehenden Eilfertigkeit hinein. Denn Madame Liu Hunter hatte die Gewohnheit, 100 Karten austeilen und 50 Kuverts legen zu lassen oder mit anderen Worten nur die eigentlichen Löwen zu füttern und das kleinere Geschmeiß für sich selbst sorgen zu lassen. »Wo ist Herr Potsch?« fragte Madame Liu Hunter, als sie besagte Löwen um sich am Tische versammelte. »Hier bin ich«, rief der Herausgeber in dem entferntesten Ende des Zimmers von aller Hoffnung auf Speise abgeschnitten, wenn die Wirtin nicht für ihn sorgte. »Wollen Sie nicht heraufkommen?« »Oh, bitte lassen Sie ihn«, sagte Madame Potsch mit dem verbindlichsten Tone. »Sie geben sich sehr viel unnötige Mühe, Madame Hunter. Du bist dort ganz gut aufgehoben, nicht wahr, mein Lieber?« »Oh, gewiss, meine Liebe«, erwiderte der unglückliche Potsch mit herbem Lächeln. »Oh, Knute, der nervige Arm, welcher sie mit gigantischer Wucht über öffentliche Charaktere schwang, war durch einen Blick der herrschsüchtigen Madame Potsch gelähmt.« Madame Liu Hunter sah sich triumphierend um. Graf Smalltalk war eifrig damit beschäftigt, die Ingredienzien des Gastmahls zu notieren. Herr Tubman präsentierte einigen Löwinnen den Hummernsalat mit einer Grazie, wie sie nie zuvor ein Bandit an den Tag gelegt hatte. Herr Snodgrass, welcher den jungen Herrn ausgestochen, der den Stachel der Kritik für die Eatanswill gesatt führte, war in einer leidenschaftlichen Unterhaltung mit der jungen Dame begriffen, welche die Poesie vertrat, und Herr Pickwick machte im Allgemeinen den angenehmen. Nichts schien zu mangeln, um den auserlesenen Zirkel zu vervollständigen, als Herr Liu Hunter, der bei solchen Gelegenheiten sein Department an den Eingangstüren hatte und sich mit den minder wichtigen Leuten unterhielt, plötzlich ausrief: »Meine Liebe, hier kommt Herr Charles Fitzmarshall.« »Oh, mein Lieber«, erwiderte Madame Liu Hunter, »wie sehnsüchtig habe ich ihn erwartet. Bitte mach Platz, Herrn Fitzmarshall durchzulassen. Sage Herrn Fitzmarshall, mein Lieber, er soll doch sogleich zu mir kommen, um sich wegen seines späten Erscheinens ausschelten zu lassen.« »Komme, teuerste Madame«, rief eine Stimme, »so schnell als ich kann. Menge Volks, der Saal ganz voll. Harte Arbeit, sehr hart.« Herr Pickwick ließ Messer und Gabel aus der Hand fallen und starrte über die Tafel Herrn Tubman an, welcher ebenfalls Messer und Gabel verloren hatte und aussah, als wollte er ohne weiteres in den Boden sinken. »Ah«, rief die Stimme, als ihr Eigentümer sich durch die letzten 25 Türken, Offiziere und Kavaliere Karls II., welche zwischen ihm und der Tafel waren, Bahn brach. »Ordentliche Plättrolle, nicht eine Falte an meinem Rock. Nach all diesem Quetschen hätte mein Weißzeug ungeplättet lassen können. Kein übler Gedanke, das es am Körper mangeln zu lassen. Harter Prozess, sehr hart.« Mit diesen abgebrochenen Worten bahnte sich ein junger Mann in der Uniform eines Marineoffiziers den Weg zur Tafel und wies den erstaunten Pickwickier die leibhafte Gestalt und Gesichtsbildung Herrn Alfred Jingles. Die anstößige Person hatte kaum Zeit, die dargebotene Hand der Madame Leo Hunter zu ergreifen, als seine Augen den zornigen Blicken des Herrn Pickwick begegneten. »Ei, ei«, rief Jingle, »ganz vergessen, Postillon, noch keine Befehle, gebe sie sogleich, in einer Minute wieder hier. Der Bediente oder Herr Hunter wird dies im Augenblicke besorgen, Herr Fitzmarshall«, sagte Madame Leo Hunter. »Nein, nein, willst es selber tun, dauert nicht lange, im Nu wieder da«, erwiderte Jingle. Mit diesen Worten verschwand er unter der Menge. »Wollen Sie mir die Frage erlauben, Madame«, sagte der aufgeregte Herr Pickwick, sich von seinem Sitze erhebend, »wer der junge Mann ist und wo er sich aufhält?« »Er ist ein Gentleman von Vermögen, Herr Pickwick«, antwortete Madame Leo Hunter, »und ich sehne mich sehr danach, Ihnen denselben vorzustellen. Der Graf wird darüber entzückt sein.« »Ja, ja«, erwiderte Herr Pickwick hastig, »sein Aufenthalt ist gegenwärtig im Engel zu Bury.« »Zu Bury?« »Zu Bury St. Edmunds, wenige Meilen von hier. Aber ich bitte Sie, Herr Pickwick, Sie werden uns doch nicht verlassen?« »Nein, gewiss, Sie können nicht daran denken. So früh.« Aber lange ehe Madame Hunter zu sprechen aufgehört, hatte Herr Pickwick sich ins Gedränge geworfen und den Garten erreicht, wo ihn bald darauf Herr Tubman traf, der seinem Freunde auf den Fersen gefolgt war. »Es ist umsonst«, sagte Tubman, »er ist fort.« »Ich weiß es«, erwiderte Herr Pickwick, »aber ich will ihm folgen.« »Ihm folgen? Wohin?«, fragte Tubman. »Nach Bury in den Engel«, versetzte Herr Pickwick hastig. »Wissen wir, wen er dort betrügt? Er betrug einmal einen würdigen Mann, und wir waren die unschuldige Ursache. Er soll es nicht wieder tun, wenn ich es verhindern kann. Ich will ihn entlarven. Sam, wo ist mein Bedienter?« »Ah, sind Sie da, Sir?«, rief Herr Weller aus einem abgelegenen Winkel hervorkommend, wo er eben damit beschäftigt gewesen war, eine Madeira-Flasche zu untersuchen, die er eine oder zwei Stunden vorher beim Frühstück weggekapert hatte. »Hier ist Ihr Bedienter, Sir«, stolz auf diesen Titel, wie das lebende Skelett sagte, als man es ums Geld sehen ließ. »Folge mir augenblicklich«, sagte Herr Pickwick. »Tubman, wenn ich in Bury bin, können Sie dorthin kommen, sobald ich schreibe. Bis dahin leben Sie wohl.« Vorstellungen waren fruchtlos. Herr Pickwick blieb unerschütterlich. Sein Entschluss war gefasst, Herr Tubman kehrte zur Gesellschaft zurück, und in einer Stunde hatte er alle Gedanken an Herrn Alfred Jingle oder Charles Fitzmarshall in einer heiteren Quadrille und einer Flasche Champagner erstickt. Während dieser Zeit saßen Herr Pickwick und Sam Weller oben auf einer Postkutsche, von Minute zu Minute die Entfernung zwischen ihnen und der guten alten Stadt Bury St. Edmunds mehr und mehr abkürzend. Ende von Abschnitt 16. gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. März 2025.